Rzeka, pretot. Taylor bout the fucking flex. Du kleine Schwuchtel, machst auf Gangster in deinem Video. Ich nimm dich von hinten nach vorne wie ein Libero. Mein mieser Flow ist wie gewohnt. Ich exe die Whiskey Coke und bring die besten Bars. Denn mein Text hat zu viel Niveau. Ein Schuss, ein Treffer. Nenn mich David Beckham. Mein Schwanz ist rasiert und breit. Nenn ihn Jason Statham. Ich pack deine Frau am Arsch und ich fix sie, denn mein Schwanz ist länger als Dirk Nowitzki. Gib ich dir ne Kochschelle, brich dein Genick. Beim Sex kommst du schnell zum Schuss, Pierre-Emerick. Mit der Tech ins Gesicht, bin der Mac in dem Biss. Dass du einen auf Gangster machst, ist lächerlich, Kid. Du sicher willst mich dissen, sitz an deinem miesen Part. Doch du bist hängen geblieben, Chester, Linkin Park. Fick den Arsch von der Minaj, Bretter in die rein mit der Geschwindigkeit einer Kalasch. Zucker, deutsche Rapper fragen, wer ist dieser Jacker? Und wieso brettert er die miesen Bretter mit Barretta? Und wieso ist sein Rap eigentlich so dirty? Er fickt unsere Girls im Dreier, ist es Stephen Curry? Meine Lines sind so krass, ich könnte mit meinen Bars handeln. Dein Girl hat jede Nacht einen neuen Schlafwandeln. Sie hat keinen Anstand und bläst mir im Handstand. Und wollen Bitches ohne Gummi, halte ich Abstand. Ich bretter dein Vibe, sie kratzt mich mit den French Nails. Denn ich bin ihr Lieblingskavalier. LeBron James, machst du Beef gegen mich? Nehme ich dich am Back, denn du hältst die Bälle fest, so wie dieser Oblak. Jacker, bester Mann im Game, wie dieser Vegeta. Und fickt mit seinen ganzen Lines die ganzen Verräter. Ich chill mit Vitali auf Ritalin. Wir ballern uns 3 Liter Gin. Du chillst eher mit Peter oder Tim. Deine Mom wird dein Team, wir ballern sie im Team. Ich fick sie ins Auge und das brennt dann wie Benzin. Beim Wichsen ins Gesicht von deiner Mutter habe ich mehr Schusskraft als Roberto Carlos. Fußball, Junge, guck mal, ich komm in Chevrolet oder SQP 63 AMG. Dein Girl ist rallig wie Subaru, kick down mit Camaro vorbei an dir am Bahnhof. Deutsche Rapper fragen, wer ist dieser Jacker? Und wieso brettert er die miesen Bretter mit Barretta? Und wieso ist sein Rap eigentlich so dirty? Er fickt unsere Girls im Dreier, ist es Stephen Curry? Deutsche Rapper fragen, wer ist dieser Jacker? Und wieso brettert er die miesen Bretter mit Barretta? Und wieso ist sein Rap eigentlich so dirty? Er fickt unsere Girls im Dreier, ist es Stephen Curry?